Es ist notwendig, sich zu merken, dass die Freimaurerei in ihren Ritualen, Weihen und in ihrer Symbolik einen ausgesprochen blasphemischen Charakter trägt. So ist zum Beispiel die Loge des 18. Grades, die Rosenkreuzer, mit einer Darstellung Golgathas verziert. Auf dem Kreuz ist eine Rose dargestellt, über der die geheimnisvolle jüdische Inschrift INRI angebracht ist. Die Sitzung wird zu derselben Stunde eröffnet, zu der der Vorhang des Tempels in zwei Teile zerriss. Die Zeremonie wird beendigt mit einer verspottenden Andeutung des heiligen Abendmahls. Einige Freimaurer bezeichnen sich als die Diener Satans. Wir Freimaurer, sagt der Altmeister Brooklyn der Lessingloge, gehören zum Geschlecht Luzifers. Das Dreieck anstelle des Kreuzes, die Loge anstelle der Kirche, Bauhütte 890, Seite 119. Natürlich verdecken die Freimaurer derartige blasphemische Rituale. Nichtsdestoweniger finden solche in den obersten Graden einiger Freimaurerlogen statt. Siehe Revue Internationale des Société Secrète Nummer 5 vom 1. Mai 1929. Wenn im geheimen Freimaurerprogramm an erster Stelle der Kampf gegen die Religion steht, so steht an zweiter Stelle unstreitig der Kampf gegen die christliche Staatlichkeit, die geschichtlich in der monarchischen Staatsform verkörpert ist. Die Freimaurer verneinen dieses häufig, wobei sie sich auf besondere Punkte ihres Gesetzes berufen, die jegliche Debatten in Bezug auf die Tätigkeit des Staates sowie jegliche Einmischung der Freimaurer in den Kampf der politischen Parteien verbieten. Constitution du Grand Orient de France, 1901, Seite 12. Aber diese Punkte des Status der Freimaurerlogen dienen ebenso wie vieles andere lediglich dazu, um die nicht orientierten Menschen leichter zu täuschen. So bestimmte die Großloge von Frankreich in ihrer Sitzung vom 12. April 1884, dass jener Punkt der Konstitution als überflüssig abgeschafft werden möge, wonach die Großloge sich der Beschäftigung mit politischen Fragen enthalten soll. Bulletin officiel de la Grande Loge de France, Band 7, Seite 35, 1884. Im offiziellen Bulletin des Großorients von Frankreich für das Jahr 1886 lesen wir jedoch wie folgt: Eine Zeit lang bestand weniger die Regel als die einfache Formalität zu erklären, dass die Freimaurerei sich weder mit religiösen noch mit politischen Fragen befasse. Unter dem Druck der polizeilichen Vorschriften waren wir gezwungen, das zu verdecken, was sich als unsere einzige Aufgabe erweist. Daselbst, Seite 545. Nichtsdestoweniger ist in den offiziellen Statuten der Punkt, der die Einmischung in die Politik verbietet, aufrechterhalten. Hieraus kann man ersehen, inwieweit man den offiziellen Statuten der Freimaurerlogen glauben kann. Eine Reihe von Autoritäten auf dem Gebiete der Geschichte bezeugt, dass an allen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts die Freimaurerei den allerlebhaftesten Anteil sowie einen sehr großen Einfluss auf sie gehabt hat. Die freimaurerischen Schriften unterstützen diese Tatsache und rühmen sich sogar auch dessen. Nicht einmal bloß haben sie hervorgehoben, dass die revolutionäre Devise Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit von alters her eine Devise der Freimaurerei war. Der Freimaurer und Kabbalist Papus bestätigt, dass die Revolution die Ausführung der Konstitution der Freimaurerlogen innerhalb der Gesellschaft sei. Papus, Martinisme et Franc Maconnerie, Seite 65. Die russische Revolution des Jahres 1905 begrüßte ein freimaurerisches Journal mit den Worten: Alle Republikaner und insbesondere die Freimaurer müssen die allerheißesten Wünsche zum schnellsten Triumph der russischen Revolution zum Ausdruck bringen. Akazia, 1925, Nummer 28. Dies alles liegt in der Vergangenheit. Aber was sagen denn die Freimaurer in der Gegenwart? Im Jahre 1923 fiel auf einer der Versammlungen der Stadt Angers der Ausspruch: Die Freimaurerei, die im Jahre 1789 die erste Rolle gespielt hatte, muss bereit sein, die Stoßtruppen für die jederzeit mögliche Revolution aufzustellen. Bulletin officiel de la Grande Loge de France vom Oktober 1923, Seite 28. In einer anderen Nummer desselben offiziellen Bulletins lesen wir: Brüder, erlaubt mir noch eine Hoffnung darauf auszusprechen, dass die Freimaurerei, der die Geschichte die nationalen Revolutionen verdankt, in der Lage sei, eine noch größere Revolution zu entfachen, die internationale. Daselbst 1922, Seite 236. Es ist notwendig, sich zu merken, dass die Freimaurer immer die gottlose Republik und den Sozialismus identifizieren, wobei sie nicht einmal vor dem Zusammengehen mit den Kommunisten zurückschrecken, sich mit der Devise Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit deckend. Der Vorsitzende des Großorientes Desmond vertritt folgende Auffassung von der Republik. Für mich bedeutet Republik Antiklerikalismus, Antimilitarismus, Sozialismus. Rechenschaftsbericht der Großloge von Frankreich vom Jahre 1899. Nur dank dem Bunde der Linken, deren wichtigste Zelle die Loge sein wird, werden wir triumphieren, so heißt es im Rechenschaftsbericht des erwähnten Konvents. Wir müssen alle Republikaner zusammengruppieren und sogar im Bündnis mit den Kommunisten das Programm ausarbeiten. Rechenschaftsbericht des Konvents vom Jahre 1922, Seite 236. Auf diese Weise bestätigen die Freimaurer selbst ihre Verbindung mit den Kommunisten und den Zerstörern unseres Vaterlandes. Unter dem Zeichen des Freimaurersterns arbeiten alle die dunklen Kräfte, die die nationalen christlichen Staaten zerstören. Die Hand der Freimaurer nahm auch Anteil an der Zerstörung Russlands. Alle Prinzipien, alle Methoden, die die Bolschewiken zur Zerstörung Russlands anwenden, stehen den Freimaurerischen sehr nahe. Eine 15-jährige Beobachtung der Zerstörung unseres Vaterlandes hat augenscheinlich der ganzen Welt gezeigt, wie genau die Schüler ihre Lehrer nachahmen und wie die Versklaver des russischen Volkes dem Programm der Freimaurerlogen treu sind, im Kampfe gegen Gott, gegen die Kirche, gegen die christliche Sittlichkeit, gegen die Familie, gegen den christlichen Staat, gegen die christliche Kultur und gegen all das, was unser Vaterland erschaffen und groß gemacht hat.